Kapitel 18. Possessivartikel. Übung 1. Beispiel. Ich trinke den Tee, okay? Nein, das ist mein Tee. Nein, das ist mein Tee. Nein, das ist mein Tee. Und jetzt Sie. Ich trinke den Tee, okay? Nein, das ist mein Tee. Ich esse die Suppe, okay? Nein, das ist meine Suppe. Ich esse das Brötchen, okay? Nein, das ist mein Brötchen. Ich trinke den Kaffee, okay? Nein, das ist mein Kaffee. Ich trinke das Bier, okay? Nein, das ist mein Bier. Ich trinke die Milch, okay? Nein, das ist meine Milch. Ich esse das Eis, okay? Nein, das ist mein Eis. Ich trinke den Saft, okay? Nein, das ist mein Saft. Ich esse die Pommes, okay? Nein, das sind meine Pommes. Ich esse die Spaghetti, okay? Nein, das sind meine Spaghetti.